Tag gestatten, sie Palooper Style. Ja, genau, der Reimatten fehlt, der springe kranke Beats und dope Rap über den Ether. Ille Lines bringt der Meister des Rhymes. Wenn ich Props einheims, nenn ich jedes Mic einfach meins. Das heißt, für dich gibt's keins. Aber nicht traurig sein, wer wird gleich anfangen zu weinen? Ich kicke jeden Text vor euch, das heißt, jede einzelne Punchline. Bring es on point, wollt ihr heißen Scheiß, dann hört meinen Joint. So derbe, dass jeder Ami sagt, da aber Hand drauf, mein Freund. Ja klar, genau, ihr habt mich erkannt, eins hab ich das Land verbrannt. Der derbe Flower Aftershow ist international anerkannt. Ich schreibe Rap, den ich selber nicht mal check. Oh man, Dreck, ich sehe ein neues Vinyl und es zieht mich magisch zu dem Plattendeck. Die Bank beschwert sich auch des Öfteren, denn immer wenn ich Kohle hab, bin ich zwei Tage später einer der Bedürftigen. Kann die Finger einfach nicht davon lassen und besänftigen. Mann, wenn ihr mir verbietet, Platten zu kaufen, krieg ich Krämpfe, Kind. Immer Tag und Nacht meine Texte geschrieben, von Anfang an bis jetzt immer hier geblieben. Ich höre niemals auf, das Reimen zu lieben und deshalb werde ich doch irgendwann den Highscore kriegen. Mann, das hier ist meine Leidenschaft, das ist Hip-Hop und ich mach sogar noch weiter, wenn der Beat stoppt. Ja, hier ist der zweite Part, denn ich bin in meiner eigenen Meinung fanat. Voll ist der Grab-Leichen weggekarrt und dann im Wald verscharrt. Es kommt halt hart auf hart, aber es ist gut, wenn man nicht an den Worten spart. Ich bin in der Tat der Meister der Tat und das jederzeit. Tag für Tag, nicht mal Blaulicht kann mich stoppen, wollen mich in die Falle locken. Die Penner machen mich krank wie Streptokokken. Doch noch bin ich hier und ich repräsentiere Ello, der ist for real. Yeah, was geht ab? Denkt ihr, ich annulliere? Nein, falsch, ich schockiere. Erst 20 Bier in Verbindung mit derben Chicks und ich werde zum Tier. Hab schon zu viel Mist in meiner Jugend gebaut, aber das ist eh egal, jetzt wird erstmal eigen ist Bier gebraut. Natürlich fehlen mir die nötigen Unterschriften, die legalisieren. Aber wenn man was erleben will, muss man es einfach ausprobieren. Grüße gehen an dieser Stelle raus an MC Splitstyle. Einer der Gründungsväter, wir schlugen schon damals den Keil. Immer Tag und Nacht meine Texte geschrieben, von Anfang an bis jetzt immer hier geblieben. Ich höre niemals auf, das Reimen zu lieben und deshalb werde ich doch irgendwann den Highscore kriegen. Mann, das hier ist meine Leidenschaft, das ist Hip-Hop und ich mach sogar noch weiter, wenn der Beat stoppt. Das ist der letzte Part in diesem exklusiven Rap-Stück, sonst werde ich eingesperrt, man hält mich sowieso schon für verrückt. Also nutze ich die Zeit, die mir bleibt und lasse kräftig ab. Okay, das Wort Polizei benutze ich nur in Verbindung mit Fakt. Und ich werde immer wieder sprayen gehen und ihr werdet es sehen. Dazu werdet ihr mich nie kriegen und könnt es nicht verstehen. Props gehen an Cooper, denn sein Kopf schmücken jetzt Cornrows. Und das Fresh ist, er hat genauso dope Flows. An seiner Seite immer hoch. Viel zu sagen gibt es nicht mehr. Ihr wisst, ich bin ein Dichter und überschwemme euch mit meinen Silben mehr. Immer mehr, denn es fällt mir nicht schwer. Faker nennen mich den Scharfrichter. In meinem Kopf brennen nur 120 Watt Lichter. Die Gesichter der Leute sind das Größte, wenn sie merken, ich hab nicht ernst gemeint und nicht nur einfach gerimt. LODS ist das Label, das immer wieder keimt. Immer Tag und Nacht meine Texte geschrieben, von Anfang an bis jetzt immer hier geblieben. Ich höre niemals auf, das Reimen zu lieben und deshalb werde ich doch irgendwann den Highscore kriegen. Mann, das hier ist meine Leidenschaft, das ist Hip-Hop und ich mach sogar noch weiter, wenn der Beat stoppt. Immer Tag und Nacht meine Texte geschrieben, von Anfang an bis jetzt immer hier geblieben. Ich höre niemals auf, das Reimen zu lieben und deshalb werde ich doch irgendwann den Highscore kriegen. Mann, das hier ist meine Leidenschaft, das ist Hip-Hop und ich mach sogar noch weiter, wenn der Beat stoppt.